hat, der ein bisschen schwer auszusprechen ist, Araripipra. Araripipra ist nicht nur ein Vogel, der in Süden, glaube ich, von Brasilien lebt. Er ist auch ernsthaft gefährdet. Es ist ein kleiner Vogel, der zu der Ordnung der Schreivögel gehört oder auch Schnurvögel, ein vom Aussterben bedrohter Vogel. Und er ist namensgebend auch für eine neue CD, die ich im Anschluss circa in 1,5 Stunden vorstellen möchte, von Birgit Ulher und Gregory Büttner, die den Titel hat, die CD Araripipra. Die Tracks gehen dann gleich weiter mit bedrohten oder ausgestorbenen Tierarten: Chaco, Pecari, Igo, Pogo, Quacha, Kongamato, Aye Aye, Chuchino, Chuchinoko und Cuprey. Das sind die Tracks, die ich den circa 80 Minuten vorstellen werde, beziehungsweise ein Teil davon, sonst würde die Sendung gleich zu Ende sein. Das soll sie nicht. Sie soll nämlich noch ein Stück anspielen lassen können, das den Titel Proprioce trägt. Proprioce ist eine Aufnahme von den Frequenzgängen, glaube ich, 44, am 5. September hier aufgenommen im linken Laden im Rahmen der Frequenzgänge. Ein Trio mit Simon Kamata, Gunnar Lethoff und Heiner Metzger. Dazu später. Jetzt zunächst eine längere Aufnahme, und zwar ein Mitschnitt von der 43. VMH-Präsentation von Ute Wassermann. Ute Wassermann ist eine Vokalkünstlerin, die unter dem Motto Stimme als Klanginstrument ihre Arbeiten vorgestellt hat am 12. September im Centro Sociale. Die VMH-Präsentationen machen sich zur Aufgabe, Künstlern und also Musikerinnen und Musikern der aktuellen Musik ein Forum zu bieten, um ihre Position darzustellen und ihre Arbeit. Das hat Ute Wassermann am 12. September gemacht. Kurz zur Hintergrundinformation zu ihr oder auch als Vorblick. Ute Wassermann ist eine Vokalkünstlerin und Komponistin. Sie hat eine vielstimmige nonverbale Klangsprache entwickelt. Sie hat ihre Stimme zu einem außergewöhnlichen, vielstimmigen und extremen Klanginstrument ausgebildet, und zusätzlich maskiert sie ihre Stimme mit Vogelstimmen und Gaumenpfeifen, singt durch Resonanzobjekte und entwirft Klanginstallationen. Ein besonderes Interesse gilt der Stückentwicklung für Räume mit spezieller Akustik. Und jetzt hören wir den Mitschnitt von der Präsentation von Ute Wassermann vom 12.09.2014. Ich habe nicht Musik studiert, sondern die bildende Kunst. Und zwar hier in Hamburg an der Hochschule für bildende Künste habe ich freie Kunst studiert. Und bin auf dem Umweg bildende Kunst zur Musik gekommen. Also ich habe als Kind Querflöte rauf und runter gespielt, musiziert gemacht, auch in Theatergruppen und Bands gespielt. Also ich hatte schon so einen musikalischen Hintergrund, aber Auslöser, dass ich an der Kunsthochschule war, war, dass ich Laurie Anderson 76 in Bessberg auftreten habe sehen. Und zwar in so einem Zimmerchen dort hat sie eine Performance gemacht, die mich damals total beeindruckt hat, weil sie eben ihre Geige wie ein Klangobjekt benutzt hat, also mit dem Bogen gewedelt, da wurde dann so Projektionsfläche oder Konzepte gespielt, wo sie Tonbandtonköpfe auf ihre Violine beim Steg montiert hat und dann mit einem Tonband im Bogen einen Text vorwärts und rückwärts gespielt hat. Also diese Mischung von Performance, Musik, Instrumentalistin, Komponistin, das hatte mich total fasziniert. Und dann bin ich irgendwie auf der Kunsthochschule gelandet. Dort habe ich dann mit Fluxus-Künstlern studiert, habe kleine Videos gemacht, Klangperformances. Ich habe angefangen, für meine Querflöte Installationen zu bauen, ich zeige gleich mal meine Fotos, und auch mit der Stimme zu arbeiten. Ich bin an der Kunsthochschule John Cage begegnet und Kusugi. Also wer in der Stadt war, der kam da eigentlich vorbei, in der Klasse, in der ich studiert habe, bei Klaus Böhmler, und hat dort Workshops gegeben. Und so gab es dann viele Begegnungen, auch ja, eigentlich viel auch von nordamerikanischen Komponisten aus der Zeit. Ich kam auch in Kontakt mit Stimmexperimenten, also mit der Musik von John La Barbara, Dimitrios Stratos, Meredith Monk, Diamanda Galas, also diese Pionierinnen und Pioniere der Stimmkunst. All das habe ich im Prinzip an der Kunsthochschule kennengelernt. Ja, jetzt zeige ich vielleicht mal, ich habe da so ein paar Fotos. Kann sich das ein bisschen besser vorstellen. Also das sind jetzt so, sag ich mal, späte 80er, Anfang 90er Jahre. Habe ich für meine Querflöte zum Beispiel, also ich habe ja Querflöte gelernt, ich fand das dann aber irgendwann stinklangweilig, diesen Flötenklang, weil der einfach so gerade und, ja, der hat mich gelangweilt. Da habe ich angefangen, auf die Klappen und Kontaktmikrofone zu kleben und jedem Mikrofon einen Lautsprecher zuzuordnen. So waren dann die Fingerbewegungen ganz freundlich zu hören. Im Raum verteilt, wenn ich gespielt habe. Ich habe dann an die Flöte geatmet und gesungen und wirklich sehr viel mit dem Klang gemacht und dann über das Flötespielen meine Stimme entdeckt. Mit der Stimme ging das dann weiter. Ich habe, ich sah damals so aus, 1989, da habe ich Lautsprecher für dann mit Kupferfolien und Kupferblechen. Die sind, also hier drunter ist ein Lautsprecher. Und ich habe dann durch diese Fläche gesungen. Das waren so Objekte, die ich mir in den Körper gehängt habe. Und das Metall hat dann mit meiner Stimme gesungen. Das hat wirklich ganz tolle Klänge gemacht, sehr fast Akkorde zum Teil, und hat auf die Tonhöhen meiner Stimme reagiert. Ich habe dann so eine Choreografie mit den Mikros entwickelt. Wenn ich zum Beispiel beide Mikros auf den Lautsprecher hielt, wurde das eine verstärkt. Ne? Es verstärkt einfach nur, dass andere leitete die Stimme in den Lautsprecher. Also wenn ich beide Mikros auf diesen versteckten Lautsprecher hier gab es auch ganz tolle Feedbacks. Also das war eigentlich so eine Performance für diese Metallstimmen, für die natürliche Stimme hilft, und Feedback für den Metallton mit der Rückkopplung. Da gibt es noch ein Foto. Dann habe ich mit dem ähnlichen Prinzip es gab damals die Vorsätze in der Detlef-Bemer-Straße. Und dann gab es Café Bremer, unter anderem war da mit dabei. Da gab es einen Lichtschacht. Und da hatte ich diese Kupferfolien in den Lichtschacht verspannt. Da oben sieht man einen Lautsprecher. Und die sind aufgehängt. Ich habe das Prinzip der Halsspirale genommen. Ich habe die auseinandergesägt. Damals konnte man noch Halsspiralen kaufen. So die, also man stellt einen Hall her, indem man durch eine Metallfeder singt oder einen Hall in die Tonverstärkung. Ist das? Und dann gibt es einen Hall, ich habe die auseinandergesägt. Und dann Blechchen, Klavierseiten und ganz lange Spiralen dazwischen gehängt. Und dann Drähte am Boden verspannt. Und es war so ein begehbarer Raum. Also man betrat den Lichtschacht und die Vibrationen von den Schritten setzten sich in diesen Metall fort und fing sich dann oben in den Lichtschacht. Das war eigentlich so ein Weiterdenken von meinem Klangkostüm. Dies ist etwas, was ich heute auch wieder mache. Das ist ein Gong, der verstärkt ist. Also da kleben Kontaktmikrofone und Piezos drauf. Und ich singe und habe in der Hand, die jetzt da versteckt ist, einen präparierten Lautsprecher, der ist mit Korken und Filz und so weiter präpariert, und berühre beim Singen den Gong. und dadurch flüstert, klingt, knarrt, was immer ich mache, die nimmt die Resonanz meiner Stimme auf. Das ist ein Stück so. Ja, das ist die Idee, mit der arbeite ich jetzt auch wieder. Hier sind so ein paar Konzeptzeichnungen aus der Zeit. Da hatte ich so die Idee, ganz verschiedene Lautsprecher, ähnlich wie mit der, die Arbeit mit der Flöte, die aber zu präparieren mit Schallfedern, mit Sand, mit Blechen und dann meine Stimme in diese verschiedenen Lautsprecher zu leiten, zu dirigieren und ein Raumstück zu machen. Hier war nochmal eine Idee für ein Klangkostüm mit Metallspiralen. Das war die Idee von einem Bett, was das eigene Zeichen für etwas, was ich erlebt habe. Ich habe nicht mal auf einer Sprungfedermatratze geschlafen und beim Einschlafen habe ich so gesäuft und dann klang das unglaublich laut in meinem Kopf, weil die Federn so verstärkt haben. Und ich hatte dann mal die Idee, so ein riesiges Klangfeld zu bauen. Das habe ich aber nie gemacht. Dies, da habe ich ist eine Idee für ein Lautsprecherkostüm mit Trichtern, mit Klangtrichtern. Ich habe dann witzigerweise, ich arbeite mit Alex Kolkowski viel zusammen, das ist Alex. Ich habe dann verschiedene Projekte mit Trichtern gemacht, aber die sind seine Arbeit im Strom. Also Alex arbeitet mit Strohinstrumenten, das sind Instrumente aus der aus Anfang des letzten Jahrhunderts. Violinen, also Streichinstrumente, die haben einen Grammophontrichter. Und das waren die ersten Instrumente, die auch für Aufnahmen benutzt wurden, weil der Klang unglaublich rein und direkt aus diesen Trichtern klingt. Und Alex macht sehr viel mit diesen Strohinstrumenten. Das ist ja auch ein Buch, wo wir mit den Strohinstrumenten, Stimme, Vogelpfeifen, singender Säge, das spiele ich nachher auch ein Stück vor. Hier haben wir ein Projekt, also er hat ein Projekt, Wachszylinderaufnahmen, hat ein großes Archiv von Musikern angelegt, die ja nach dieser alten Aufnahmetechnik auf Wachszylinder auf diese Wachszylinder aufnimmt. Was ich da faszinierend fand, wenn man die abspielt, dann hört man sich selber, als ob man 100 Jahre alt ist. Weil diese Aufnahme eben diese Qualität aus der letzten Jahrhundertwende hat. Also jetzt habe ich jetzt nur noch zwei, drei Fotos von Projekten, die ich mit Komponisten gemacht habe. Dies haben wir in Hamburg aufgeführt letztes Jahr von Matthias Kaul, Relax, haben wir auf dem Katarakt-Festival aufgeführt. Da mache ich da singe ich mit Mausefallen. Also ich baue, das Feld wird noch viel größer, ich baue sehr lange und sehr mühselig diese Mausefallen auf und setze darauf einen Ping-Pong-Ball. Und dann, das ist eine Idee von Matthias Kaul, also das ist jetzt kein Stück von mir. Dann setze ich die in Gang mit einem langen Stab und die schießen im Raum und machen, also knallen so los. Es gibt auch unglaublich heavy Reaktionen und ich singe auch dazu. Das kann man sich auf YouTube auch anschauen. Das ist auch von Matthias Kaul, da bin ich eine Menschenfresserin. Ich zeig jetzt nur so ein paar Fotos, weil das eigentlich so anknüpft auch an einen Film, den ich später zeige, wo ich komponierte Musik singe und aber für jedes Stück so eine Stimmfigur zusammen mit einem Lichtkünstler entwickelt habe. Also ich zeige jetzt gerade so ein paar Fotos, um auch diesen performativen Aspekt oder Musiktheater, was mich auch interessiert, kurz mal zu zeigen. Dies ist ein Stück von Hespos, was ich gemacht habe, Milvi. Da muss der Sänger, ein Sänger und eine Sängerin ziemlich grotesk mit dieser Lebensmittelfolie das Gesicht verzerren. Also wenn man sich das so übers Gesicht zieht, dann biegt sich die Mimik in alle möglichen Richtungen und dabei auch singen. So. Das ist ein Stück, wo ich mit von Gerhard Stäbler, das haben wir zusammen entwickelt, das war ein Klangstück für Kinder im Nationaltheater Mannheim, da habe ich viel gemacht mit dem Klang von geschütteten Linsenerbsen, Sand und so weiter. Gut. Genau, also mit Henning Christiansen, das war einer meiner Mentoren an der Kunsthochschule, der hat eben für Josef Beuys viel komponiert, ein dänischer Komponist, und natürlich auch viele eigene Projekte gemacht. Der hat mich dann eigentlich sehr schnell aus der Hochschule rausgebracht und integriert in viele, sehr viele Werke. Also wir haben in Italien mit einer Theaterkompanie viel gemacht. Und dann gab es ein Stück Hafenbrei 1985, da singe ich auf einem Schiff im alten Hafen von Kopenhagen. Und um mich herum spielen die Schiffer nach einer Partitur ihre Motoren, Glocken, und es gab auch ein Zuspiel und ich war die Hafensirene. Also so sahen eigentlich die Stücke aus, das waren jetzt keine klassischen, war eigentlich nie im klassischen Konzertsaal. Also das war auch das, was mich an Fluxus damals interessiert hat, denke ich, ja, verschiedene Dinge. Das Verlassen der normalen Konzerträume, dass ein Instrument ein Klangobjekt wird oder ein Alltagsobjekt zum Musikinstrument werden kann, dass es, sag ich mal, keine Hierarchien gibt. Es gibt natürlich immer irgendwie Hierarchien, aber im Vergleich zum klassischen Musikbetrieb schon deutlich anders. Also dieses Infragestellen der Hierarchien, ja, das waren so Dinge, die damals in der Kunsthochschule interessant für mich waren. Dann habe ich mich auch immer sehr viel mit traditioneller Musik beschäftigt, aus aller Welt. Zum Beispiel, was ich interessant finde, es gibt zum Beispiel wie das Jodeln, das gibt es in Norwegen, in Afrika, im Alpenraum, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und da spiele ich gleich mal ein kleines Kind vor. Dies ist aus dem Appenzell, also aus der Schweiz. Experimentellen Musik zum Teil, also natürlich nicht im Ausüben, weil traditionelle Musiker ja sehr strengen Regeln folgen, anderen Regeln als jetzt nochmal in der experimentellen Musik. singt. Aber es ist auch so in der, sag ich mal, improvisierten Szene, dass es nicht so institutionalisiert ist, sondern Teil der Kommunikation der Musiker untereinander, so grob gesagt. Ja, jetzt mache ich mal das Afrikanische. Da imitiert die Stimme eine Flöte. Flöte Linde heißt es, eine Bambusflöte in der mongolischen traditionellen Musik, die sehr, sehr lange Melodiebögen spielt mit Zirkularatmung. Und hier ist ein Stück, wo die Stimme, also es ist reine Stimme, aber diesen Flötenklang imitiert. Schlagzeuger, der ein Objekt anschlägt und die Vibration bringt ein weiteres Objekt zum Klingen oder einen Resonanzraum zum Klingen. Ja, das ist so dann das, was dann mich an Gesang interessiert. Ich habe dann die Dinge, die ich entdeckt habe, systematisiert und geübt und da immer weiter geforscht. Ich fing dann auch an, das war so Anfang der 90er Jahre, verstärkt mit Komponisten zu arbeiten, die für meine Stimme geschrieben haben. Und für diese Komponistin habe ich, und auch weil es mich, ich war damals einfach auch an so einer Systematik interessiert, heute interessiert mich das jetzt, ist das nicht mehr so ein Thema, aber ich habe dann die Klänge kategorisiert nach Klangfarbe, Register und Artikulation und wie so ein Stimmkatalog erstellt. Und dann mit verschiedenen Komponisten gearbeitet, mit Michael Meyerhof, Chaya Chalmin, Richard Barrett, Michael Finnessy, Hesbos, ja, Matthias Kaul, eine ganze Menge mehr. Ich habe Stücke von Schabino gemacht und von Cage. Ich habe auch Aufnahmen von diesen Stücken dabei. Also, falls nachher noch Zeit ist, also kann man da auch reinhören. Also jetzt dachte ich, wird das ein bisschen viel, wenn ich das auch noch alles anspiele. Ja, beim Experimentieren mit dem Stimmklang ging es mir eigentlich so, dass ich so merkte, jeder Klang hat eine bestimmte, sag ich mal, Gesetzmäßigkeit in sich und die ich versucht habe zu entdecken und aus der ich dann ein kompositorisches Gerüst erstellt habe. Also ähnlich wie, sag ich mal, ein Bildhauer, der einen Stein hat und dann nach den Spannungsverhältnissen oder Gesetzmäßigkeiten dieses Steins arbeitet. Also eher so ein bildhauerischer Ansatz, als dass ich an Tonhöhen gedacht habe. Ich habe dann schon irgendwann auch an Tonhöhen gedacht oder manchmal gingen die Ideen auch von der Tonhöhe aus, aber ich habe immer ganz stark an dem Material gearbeitet. Ja, jetzt meine, was ich nachher auch spiele, einige der Stücke. Das sind Solostücke, die ein kompositorisches Gerüst haben, in dem ich mich aber frei bewege. Und wenn ich dieses Stück vorbereite, dann übe ich Abläufe oder wie Module und entdecke eigentlich immer mehr und übe Abläufe, ja, Module und Reihenfolgen. Und je nach Projekt setze ich die dann entweder präzise in der Reihenfolge oder ich lasse es offen. Auch für Ad-Hoc-Ideen in der Performance. So, jetzt spiele ich mal einen Film. Und zwar, das ist Beach on the Marshes. Das ist ein Film von Helen Hess. Das ist eine Filmmacherin von früher bei BBC, die aber dann aus gesundheitlichen Gründen ihren Job aufgeben musste und jetzt in London sehr viel Musiker filmt. Wir sind in London spazieren gegangen in den Worthingstow Marshes und dann habe ich spontan in einem Brückenbogen improvisiert und sie hat das gefilmt. Also mit der Akustik von diesem Brückenbogen und thank you. allem mit spezieller Akustik trete ich öfters auf, weil ja, ich finde es interessant, dass man den Raum als Spielpartner haben kann. Wir haben letztes Jahr mit der Gruppe Les Femmes Savantes, das ist Andrea Neumann, Klavier, Sabine Erd und Trompete, eine Art mein Objekt und eine Komponistin Anna-Maria Rodriguez. Ich bin auch dabei, wir haben eine Brauerei in Berlin zum Beispiel gespielt. Da sind wir unter anderem in diese großen Zugpfannen, heißen die, also in diese Kessel gestiegen, konnten immer 10 Leute vom Publikum rein und haben in diesen Kesseln mit der Akustik zum Beispiel auch gearbeitet. Also da konnte man die Klänge richtig kreisen lassen, da gab es eine ganz verrückte Akustik. Also, das war ein Projekt speziell. Ja, jetzt spiele ich noch ein Stück, was ich für die Femmes Savantes gemacht habe, Small Worlds. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Da verbergen sich kleine englische Worte in dem instrumentalen Klang von Stimme, Trompete und im Klavier. Angeguckt und dann Worte rausgesucht. Im nächsten, das ist Ache, Bake, Headache, Steak. Also ich habe mit diesen Reimen gearbeitet und dann Sabine hat in die Trompete und Stimme benutzt und Andrea hat eigentlich das Klangmaterial schattiert. Also ich bin von der Stimme ausgegangen und habe dann die Instrumente drumherum gruppiert. Und also das Konzept habe ich gemacht, aber wir haben dann ganz viel ausprobiert zusammen. Also es ist auch viel Input von den beiden anderen Musikern. Ja, jetzt wollte ich mal ein kurzes Ausschnitt von meinem Duo mit Birgit spielen, weil ich das auch interessant finde, weil sich da Stimme und Instrument so verschränkt, dass man auch nicht immer unbedingt als Trompete und Stimme erkennt und einen Klangkörper gibt. Ich glaube, du spielst ja auch Motoren, ne? Oder Propeller, oder? Blech. Noch ein kurzes Beispiel von Segen der Seegrundstimme mit Alex Krakowski. Das ist 2009 aufgenommen. Das haben wir jetzt sehr weiterentwickelt. Er hängt mittlerweile an seine Säge ein Mikro. Also ein kleines Mikrofon hinten dran und am Boden steht ein Kinderverstärker und wenn er den bewegt, gibt es dann irgendwie auch noch ziemlich lustige Feedbacks und ja, ich benutze auch verschiedene Kehlkopfmikrofone, das ist so eine neue Idee, die ich verfolge mit Körperschallmikrofonen und verschiedenen Mikrofonen, mit denen ich auch meinen Kehlkopf abnehme, noch andere Klangqualitäten zu erzeugen. Dies ist jetzt aber nur Stimme und Vogelpfeifen und singende Säge. und so weiter. Jetzt möchte ich noch einen Trailer zeigen. Ein Projekt, das ich im Moment verfolge, Voice Extensions. Das habe ich 2012 angefangen zu entwickeln. Das ist mit komponierter Musik und das sind alles Kompositionen von verschiedenen Komponisten, die mit der Erweiterung der Stimme sich auseinandersetzen. Also mit Resonanzobjekten, Lautsprecher im Mund, präparierten Lautsprecher, der anstelle der Sängerin tönt. Ich singe durch die Querflöte, den Splitter von Michael Meyerhoff. Also es geht um diese verschiedenen Erweiterungen der Stimme. Und das Programm ist eigentlich ziemlich performativ, weil ich habe das zusammen mit einem Lichtkünstler entwickelt. Ich trage so ein lichtreflektierendes Kleid und das ist Michael Vorfeld, der arbeitet mit sehr vielen verschiedenen Lichtquellen, Glühbirnen, Strahlern, Projektoren. Und so hat er eigentlich jedes Stück live illuminiert im Raum. Und der Raum war auch, wir haben das jetzt immer mehr gemacht bei den letzten Aufführungen, dass der Raum schon auch eine Lichtinstallation ist, in den das Publikum kommt. Und hat jedes Stück seine ganz eigene Atmosphäre und Illumination. Das ist mit im Trailer auch gesagt, aber es mit Stücken von Richard Barrett, Kati van Eck, Michael Meyer, Matthias Kaul, Andrew Noble, von mir ist ein Stück dabei, Simon Steen Andersen, das ist noch nicht auf dem Trailer, es kommt ein Stück von Pia Palme dazu, also das Projekt verändert sich und wächst ein bisschen, auch je nach Aufführungsort. Und es knüpft eigentlich an meine alten Ideen auch von mitklingenden Materialien, Metallen mit der Stimme. Ist eine Version mit komponierter Musik und Zusammenarbeit mit Komponisten. Michael Vorfeld hat zwischen den einzelnen Stücken, weil ich auch immer sehr viel einzustellen und einzurichten habe, macht er im Raum kurze Aktionen mit Licht.